In und Karl-Marx-Stadt, dem früheren Chemnitz, sind heute Tausende von Bürgern zu Diskussionen mit Politikern und SED-Funktionären über die ungelösten gesellschaftlichen Probleme in der DDR zusammengekommen. Dabei forderten sie mehr demokratische Freiheiten, die Abschaffung von Privilegien für Funktionäre, Reisefreiheit sowie eine Entschuldigung der Sicherheitsorgane für die Übergriffe bei Demonstrationen und die Zulassung von Oppositionsgruppen. Auch die Medienpolitik, die Forderung nach Verweigerung des Wehrdienstes, der Schießbefehl an der Mauer und der Stalinismus kamen zur Sprache. Vor dem Roten Rathaus in Ost-Berlin unterbrachen etwa 20.000 Menschen am Nachmittag ihre Debatte, zu der Oberbürgermeister Krack eingeladen hatten, und gedachten in einer Schweigeminute der Todesopfer an der Berliner Mauer. In Karl-Marx-Stadt, wo rund 800 Bürger aller politischen Richtungen mit Vertretern der SED-Bezirksleitung diskutierten, wurde unter anderem die Zulassung der Oppositionsbewegung Neues Forum verlangt. Die amtliche DDR-Nachrichtenagentur ADN meldete heute, Leipzigs Oberbürgermeister Seidel werde sich morgen auf dem Karl-Marx-Platz der Stadt den Fragen von Demonstranten stellen. Berlins regierender Bürgermeister Momper ist am Nachmittag im Ostteil der Stadt mit SED-Politbüro-Mitglied Schabowski zusammengetroffen. An dem zweistündigen Gespräch mit Schabowski, der auch Bezirksparteichef von Ost-Berlin ist, nahmen außerdem Oberbürgermeister Krack, der stellvertretende Vorsitzende des Evangelischen Kirchenbundes der DDR Stolpe und Generalsuperintendent Grusche teil. Die Einladung war von der Evangelischen Kirche ausgegangen. Der bulgarische Parteichef Schifkow hat sich erstmals für Pluralismus in seinem Land ausgesprochen. In einer heute von der bulgarischen Presse veröffentlichten Rede Schifkows heißt es, dies sei eine Notwendigkeit für jede zivilisierte Gesellschaft. Ihr Umbau sei ohne politischen Pluralismus nicht denkbar. Der Parteichef plädierte außerdem für eine Vielfalt von formellen und informellen Vereinigungen mit verschiedenen Meinungen und Positionen. Im sowjetischen Kohlerevier von Workuta am Polarkreis haben heute rund 4000 Bergleute ihr ein gerichtliches Streikverbot ignoriert und ihren Ausstand fortgesetzt. In Korrespondentenberichten heißt es, das Streikkomitee habe gegen die Gerichtsentscheidung Einspruch eingelegt. Gestern Klaus Machnow hat dort die Bürgergespräche beobachtet, an denen heute Tausende teilnehmen wollten. In Dresden, Leipzig, Magdeburg, Plauen, Erfurt, Jena, Neubrandenburg, Rostock und Ostberlin gab es heute zum Teil hitzige Diskussionen mit kommunalen SED-Vertretern. In mehreren Städten demonstrierten insgesamt 60.000 für Demokratisierung, Abbau des Verwaltungsapparates und sichtbare Verbesserungen des Lebens. In Ost-Berlin erklärte der dortige SED-Bezirkschef, Politbüromitglied Günter Schabowski, die Demo werde zur politischen Kultur in Berlin gehören. Eine Massendemonstration für den 4. November haben die Behörden genehmigt. Dem offenkundigen Bemühen der SED, den Protest von der Straße in die Ratsstuben und Säle zu verlegen, steht das große Interesse an Dialog und Auseinandersetzung entgegen. Ost-Berlins SED hatte für heute Morgen zu Sonntagsgesprächen in drei Säle der Ost-Berliner Kongresshalle und in den Stadtverordnetensaal des Roten Rathauses geladen. Schon 1,5 Stunden vor Veranstaltungsbeginn versammelten sich Ost-Berliner. Das Gespräch unter dem Motto »Offene Türen, offene Worte« musste auf den Platz vor dem Rathaus verlegt werden. 20.000 Menschen waren gekommen. Gefordert wurden persönliche Konsequenzen der Verantwortlichen. Bei der Diskussion über Wahlgesetzgebung, Privilegien, führende Rolle der SED, Rechtsstaatlichkeit, Reisemöglichkeiten, Demonstrationsrecht, Bildung und Erziehung wechselten sich Beifall, Pfiffe und Buhrufe immer wieder ab. Entschuldigungen für begangene Fehler reichen den Menschen nicht. Ost-Berlins Polizeipräsident Friedhelm Rausch sagte heute: Ich spreche erneut ein tiefes Bedauern aus und die Entschuldigung, dass es an diesen Tagen zu Härten, zu Übergriffen gekommen ist, die menschliches Leid und seelisches Leid hervorgebracht hat. Das sage ich als Präsident der Volkspolizei unserer Hauptstadt. Und ich erinnere daran, dass das inzwischen auch auf der 10. Volkskammertagung offiziell vor unserem ganzen Volk Grosser Egon Krenz, unser Staatsratsvorsitzender, mit dieser Deutlichkeit getan hat. Trotz dieser Worte wurde der Polizeipräsident massiv angegangen. Ein Helfer der Volkspolizei gab bei der Veranstaltung aus Protest öffentlich seinen Polizeiausweis zurück. Besonders stark war die Stimmung gegen die Staatssicherheit, deren Auflösung gefordert wurde. Dann hätte die DDR Arbeitskräfte. Ost-Berlins SED-Chef Schabowski erklärte: Wir vertreten den Konsensus, die demokratische Diskussion, auf der Grundlage unserer Verfassung mit allen Kräften, die sich zu dieser Verfassung bekennen. Beispiel, ich habe ein mehr als zweistündiges Gespräch mit Herrn Professor Reich geführt, der zu den Unterzeichnern des neuen Forums gehört. Wir machen einander verständlich, welche Auffassung wir haben von der Perspektive unserer Gesellschaft, von den Ursachen, die dazu geführt haben, dass wir uns jetzt gegenüberstehen. Wir müssen doch im Gespräch zueinander finden. Das hat es doch bisher nicht gegeben. Dabei erarbeiten wir unsere gemeinsamen Positionen. Und ich kann sagen, es war ein interessantes und fruchtbares Gespräch, das natürlich Positionen formen hilft, verändern hilft. Also in dieser Weise verstehe ich den Begriff der Opposition. Auf der Plattform, auf der Basis der Verfassung kann sich das Spektrum der Meinungen, der Kritik, der Vorschläge von links nach rechts entfalten. Die bestehende Verfassung enthält freilich auch die Festschreibung der führenden Rolle der SED, die zahlreiche Oppositionsgruppen in Frage stellen. Auch etwa 90% der Mitarbeiter der DDR-Akademie der Wissenschaften bekennen sich zu einem offenen Brief der Akademieinstitute an das SED-Zentralkomitee und die Volkskammer, in dem es heißt, die führende Rolle einer gesellschaftlichen Kraft habe sich stets zu beweisen. In der Kongresshalle meinte der Gesellschaftswissenschaftler Professor Klein von der Humboldt-Universität, der gegenwärtige Sozialismus der DDR sei schon zur Disposition gestellt. Unklarheit und Missverständnis, als es um das Streikrecht ging. Und die dritte Frage war Streikrecht. Das ist eine Frage, die in der Tat... Wollen das nicht. Bedanke mich sehr. Stellen die Übereinstimmung fest. Nicht ganz eindeutig, ob die Kundgebungsteilnehmer in ihrer Mehrheit, wie Schabowski es verstand, kein Streikrecht wollten oder ihn als Gesprächspartner für dieses Thema ablehnten. Die Akademiker jedenfalls fordern in ihrem offenen Brief das Streikrecht. Ostberlins Oberbürgermeister Erhard Krack schlug auf dem Platz vor dem Roten Rathaus vor, dass wir eine Kommission unseres Stadtparlamentes bilden, aus allen Parteien, Organisationen, aus Bürgern, und wir diese Fragen dort besprechen und beantworten. Die Bildung von Arbeitsgruppen und Kommissionen in den regionalen Parlamenten unter Einschluss oppositioneller Bürger ist offensichtlich durchgängige Strategie der Partei mit dem Ziel, den Protest zu kanalisieren. Trotz aller Gespräche, trotz der Hoffnung auf Reform, der Strom der DDR-Bewohner, die über Ungarn und Österreich in die Bundesrepublik reisen, hält auch am Wochenende an. Zwischen Freitag und heute Morgen registrierte der Bundesgrenzschutz nahezu 1500 Flüchtlinge. Wie mögen die Bürger der Tschechoslowakei den Aufbruch, der große Teile Osteuropas erfasst hat, betrachten? Neben dem rumänischen Diktator Ceausescu ist ihre Regierung die einzige, die jede Forderung nach Freiheit bisher brutal unterdrückt, so auch an diesem Wochenende, für das Menschenrechtsgruppen zu großen Demonstrationen aufgerufen hatten. Aus der Prager Hochburg des Spätstalinismus berichtet Karl Bringer. Der 71. Gedenktag der Gründung einer demokratischen Republik wurde durch brutale Gewalt gestern erstickt. Was am Samstagmorgen mit dem Schauspiel einer Rekrutenvereidigung begann, wurde am Nachmittag zum Drama. Die erwartete Herausforderung haben die Kommunisten zu Lasten der demokratischen Reformen und zugunsten ihrer Machterhaltung entschieden. Die Herausforderung wurde wie erwartet angenommen. Bürgerrechtsgruppen aus der CSSR hatten gestern zu einer friedlichen Demonstration um 15 Uhr auf dem Prager Wenzelsplatz aufgerufen. Etwa 10.000 Menschen sangen die Nationalhymne. Auf Transparenten stand, die Wahrheit wird siegen und wir lassen uns die Republik nicht zerstören. In Sprechchören verlangten sie die Freilassung aller politischen Gefangenen, den Rücktritt des Generalsekretärs der Kommunistischen Partei Jakesch und des Prager Bezirksparteisekretärs Stepan. Als die Rufe nach einer neuen Regierung laut wurden, griffen die Sicherheitskräfte ein. Es waren Situationen, an die sich die Bevölkerung nicht gewöhnen will und die trotzdem immer wieder zum Programm der kommunistischen Machthaber gehören. Der Gedenktag an die Gründung der Demokratischen Republik wurde durch Gewalt erstickt. Und die zivilen Einsatzkräfte wetteiferten mit den Uniformierten um größere Brutalität, eine neue Variante in der so oft beschworenen Reformpolitik. Die Festnahmen erfolgten willkürlich und selbst zufällige Passanten blieben nicht verschont. Der Wagenpark der Polizei wurde um die gleiche Zahl von Gefangenentransportfahrzeugen ergänzt, die gleichzeitig als Publikumssperren in den Seitenstraßen standen. Und so ist die Situation auch heute noch. Über 350 Bürger wurden festgenommen. Und wie es um die Freiheit der Berichterstattung in der CSSR bestellt ist, zeigte die überfallartige Entwendung der Fernsehkassetten der Kollegen vom Zweiten Deutschen Fernsehen. Eine legalisierte Form von Straßenraub. Die Ruhe wurde durch Gewalt hergestellt und die Demonstranten in die Seitenstraßen abgedrängt. 20 Jahre lang erstickte diese Regierung jede Regung eines demokratischen Sozialismus, das entsprach ihrem Auftrag und wohl auch ihrer Überzeugung. Niemand von ihnen erwartete eine Wende zu grundlegenden Reformen, selbst wenn sie über ihren Schatten sprengen. Man glaubt es ihnen ganz einfach nicht. Nicht nur auf den Regenten in Prag, auch auf dem ganzen Land lasse die Erinnerung an den Aufbruch vor 21 Jahren. Auch die Führung gibt inzwischen zu, es habe sich um einen legitimen Reformversuch gehandelt, nur hätten Dubček und seine Leute alles verdorben, sodass die Bruderländer hätten eingreifen müssen, um den Sozialismus zu retten. Im Jahr 1938 wurde die Tschechoslowakei von ihren Feinden zerstückelt. Im Jahre 1968 wurde sie von ihren Freunden überfallen. Ohne die Wahrheit auch über diesen Gewaltakt erscheint ein politischer Neubeginn hier nicht möglich. Auch in Prag und in Bratislava wird der Weg in die Zukunft erst dann frei, wenn die Vergangenheit bewältigt ist. Wohin bewegt sich die Sowjetunion? Wie soll die Gesellschaft aussehen, die mit der Umgestaltung oder Perestroika geschaffen werden soll? Um nicht weniger als diese Frage, laut Michail Gorbatschow, die Schlüsselfrage für alle Probleme, ging es in der vergangenen Woche bei einer Diskussion im Zentralkomitee der Kommunistischen Partei in Moskau, von der heute erstmals Auszüge in der Pravda veröffentlicht wurden. Bei dem Meinungsaustausch im Zeichen der Wirtschaftsreform kamen Experten aus allen Bereichen und unterschiedlichster Auffassungen zu Wort, getreu dem von Gorbatschow gleich zu Beginn verkündeten Ziel, eine Verschmelzung von Politik, Wissenschaft und Praxis zu erreichen. Gorbatschow selbst machte kein Hehl daraus, dass er weiter ein reformkommunistisches Ziel verfolgt. Die Perestroika, so sagte er, solle dem Sozialismus neue Kräfte verleihen und die Entfremdung des Menschen von Eigentum, Produktionsmitteln, dem politischen Prozess und der Kultur aufheben. Der Weg dorthin, so gab er zu, würde jedoch noch lang und mühevoll sein und es gäbe Probleme, die einen Aufschub nicht duldeten, vor allem die Lage im Konsumbereich und die Staatsfinanzen. Bei der Suche nach Lösungen dürfe man jedoch nicht den Boden der sowjetischen Realität verlassen. Alles andere wäre utopisch. Man könne, meinte Gorbatschow, nicht die ganzen 72 Jahre Sowjetstaat vergessen und das einen einzigen Fehler abschreiben. In dieser Zeit hätten sich schließlich die heutigen Realitäten herausgebildet. Eine Meinung besage, so der Generalsekretär weiter, man müsse noch einmal bei Null anfangen im Jahre 1917, aber im November. Das würde bedeuten bei Russlands bürgerlicher Revolution. Dasselbe wird von denen angeboten, so fuhr er fort, die wollen, dass wir bei der Entwicklung des Landes auf ein sozialdemokratisches Gleis umstellen. Ein Beispiel dafür bot kurz darauf der Wissenschaftler Alexejew, der das Komitee für Gesetzgebung im obersten Sowjet leitet. Für ihn bestehe das Ziel der Entwicklung darin, so sagte er, einen demokratischen Marktsozialismus zu schaffen. Er solle die in Geschichte und Praxis bewährten sozialdemokratischen Werte aufnehmen, wie Eigentum, Freiheit und Persönlichkeitsrechte. Auch der Senior der sowjetischen Wirtschaftswissenschaftler Schatalin mochte nichts Schlimmes an der Sozialdemokratie erkennen. Dann gäbe es auch noch Leute, meinte Gorbatschow in seiner Einführung weiter, die seit 5 Jahren darüber nachdächten, wie man das administrative Kommandosystem in der Sowjetunion nicht abschaffen, sondern weiter vervollkommnen könne. Auch dafür bot sich ein Beispiel. Das Akademiemitglied Labtsev, Leiter des Instituts für Staat und Recht, warnte vor einer Zerrüttung der Staatsmacht. Eine Legalisierung des Privateigentums würde nach seinen Worten die Macht nur in die Hände der Mafia übergeben. Ihm widersprachen radikale Wirtschaftswissenschaftler wie Schmeljow. Sie verlangten, die riesigen Geldmengen zu binden, die sich in den Händen der Bevölkerung befinden, unter anderem durch den Verkauf von Land, Wohnungen und durch Valuta-Auktionen. Gorbatschow blieb bei dieser kontroversen Diskussion in der Rolle des erstaunlich toleranten Integrators und Moderators. In seinen abschließenden Worten fehlte jede scharfe Verurteilung radikaler Standpunkte. Er sprach sich stattdessen dafür aus, das Gespräch fortzusetzen und den Sachverstand der Wissenschaftler stärker für die praktische Arbeit zu nutzen. Das empfinden die Menschen so, das hat sie politisiert und das sagen sie in gut durchdachten Statements aus vielen Zusammenkünften, von denen ich in den letzten Tagen eine ganze Reihe erlebt habe. Und das drücken sie eben auch auf andere Weise komprimiert auf der Straße aus. Sie wollen erneuerte politische Strukturen in allen Bereichen unserer Gesellschaft. Viele stellen nicht den Sozialismus, aber die führende Rolle der Sozialistischen Einheitspartei in Frage, wenn sie ihre führende Rolle weiter so und in dieser Ausschließlichkeit handhaben will wie bisher und sich nicht selbst demokratisch erneuert, um mit festen Argumenten, Leistungen und Lösungen zu überzeugen. Sie wollen schonungslose Aufdeckung von Machtmissbrauch und Übergriffen der Staatsgewalt sofort. Und sie wollen sofort Konsequenzen, also Rückzug derjenigen aus der aktiven Politik, die an positionierter Stelle die Fehler der Vergangenheit mehr als andere zu verantworten haben. Sie wollen eine offene Analyse des Geschehens, Kritik ohne Ansehen der Person und trauen denen nicht, wie es einer ausdrückte, der in diesen Tagen so viel Kreide gegessen hat, um seiner Stimme einen frommen, das heißt gewendeten Klang zu verleihen. Und das sind ja viele, die das tun. Die Menschen erkennen Ehrliche und Schauspieler. Die Ansichten der Demonstranten und ihre Absichten, nun, sie sind sicher geteilt. Viele sind von Hoffnung und Optimismus getragen, dass wir alle alles zum Guten wenden können. Viele aber trauen dem Frieden nicht und sicher gibt es unter ihnen auch welche, die ganz anderes wollen. Aber da funktioniert das, was bis jetzt die Selbstreinigung der Leipziger Demonstrationen genannt wird und ein Ausdruck ihrer Diszipliniertheit und Reife ist, die keiner verordnet hat, die sich spontan entwickelt und hoffentlich auch heute zum Tragen kommt. Die Straße hat die Dinge aus der Ruhe gebracht. Das sehen die meisten in Leipzig mit Genugtuung. Und sie hat, das begreifen immer mehr, die Aufgabe, die Dinge nicht in Ruhe zu lassen, versiegen zu lassen. Vorige Woche wurden im Leipziger Rathaus noch die Lichter ausgemacht. Heute stellt sich der Oberbürgermeister bereits auf dem Karl-Marx-Platz den Menschen. Offene und kritische Berichterstattung bietet längst auch das DDR-Fernsehen. Erstmals wurde heute die aktuelle Kamera in neuer Form präsentiert. Wir berichten dazu ebenso wie über Inhalte dieser Nachrichtensendung, zu denen neben der Demonstration in Leipzig auch die Führungsdiskussion im FDGB gehörte. Weiter heute Abend Deutschland politische Kursklärung bei der CSU und im Streitgespräch geht es um die Frage, ob wir hierzulande über unangemessene finanzielle Anreize die Zuwandererwelle aus Osteuropa und aus der DDR anheizen. Unter anderem weiter SPD-Zukunftsprogramm und Bonner Bundeswehrplanung. Schließlich wie immer die Wall Street-Ergebnisse. Doch zunächst noch einmal zurück zum Geschehen in der DDR, wo unterdessen Glasnost und Perestroika in die Medien einzuziehen beginnen. Aus unserem Westberliner Studio der Bericht von Peter Kapern. Derselbe Vorspann wie eh und je, doch alles, was danach folgte, kam einer Revolutionierung der DDR-Hauptnachrichtensendung Aktuelle Kamera gleich. Das erste Opfer der neuen Berichterstattung war der neue Generalsekretär und Staatsratsvorsitzende Egon Krenz höchstpersönlich. Der Bericht über seine Ansprache vor jungen Offizieren am Vorabend seines Moskau-Besuchs wurde nicht an erster Stelle gesendet. Vor kurzem noch undenkbar, erst an zweiter Stelle konnte er den Führungsanspruch der SED via DDR-Fernsehen bekräftigen. Dennoch hat die Einheitspartei nach Krenz die Zeichen der Zeit erkannt. Das Wichtigste aber, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde und Kampfgefährten, ist, unsere Partei hat ihr Gesicht voll dem Volke zugewandt und schaut der Wahrheit ins Auge. Den Redakteuren wichtiger war die Vorstandssitzung des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes. Die Berichterstattung darüber begann mit einer Schelte des FDGB, der Reporter der Aktuellen Kamera. Begonnen hatte die Bundesvorstandstagung für uns wie für alle Medienvertreter vor verschlossenen Türen. Obwohl ursprünglich zur Berichterstattung ausdrücklich eingeladen, wurde uns hier am Ort mitgeteilt, der Vorstand tage in geschlossener Sitzung. Erst später wurden die Medien auf Druck der Journalisten als Beobachter zugelassen. Und sie kamen früh genug, um eine hitzige Debatte um die zukünftige Ausrichtung der bislang linientreuen Gewerkschaft zu verfolgen. Zur Disposition stand Harry Tisch, der nach der heftigen Kritik der vergangenen Tage die Vertrauensfrage stellte. Doch im Fernsehbericht tauchte er nur für wenige Sekunden auf. Die Entscheidung über seine Zukunft wurde auf den 17. November vertagt. Hauptdarsteller waren Vorstandsmitglieder, die Tacheles redeten, kritische Fragen stellten, Gegner und Befürworter des Vorsitzenden gleichermaßen. Es bleibt natürlich die Tatsache, dass unserem Ansehen als Freier Deutscher Gewerkschaftsbund schwerer moralischer Schaden zugefügt worden ist. Die gestrige Präsidiumssitzung, die kritisch und nach vorn gerichtet war, hat mich jedoch überzeugt, wenn wir alle noch enger zusammenrücken, dann sind wir in der Lage, mit Kollegen Harry Tisch an der Spitze, dem ich erneut mein Vertrauen auch ausspreche, einen neuen Meilenstein der Entwicklung unseres Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes zu setzen. Da kommt ein Anruf zum Beispiel vom Büro für Urheberrechte. Überwiegende Mehrheit der Kollegen tritt aus, dem FDGB aus, wenn Kollege Disch nicht zurücktritt. Ich fühle mich verpflichtet zu sagen, dass wir noch nicht genügend gedacht haben und heute noch nicht klarstellen, dass und wie der FDGB im Interesse seiner Mitglieder und im Interesse des DDR-Sozialismus zu retten ist. Die 30-minütige Nachrichtensendung strotzte nur so vor kritischen Anmerkungen. Geradezu mühelos vollzog das Team der aktuellen Kamera die Wende weg vom drögen Verlautbarungsjournalismus mit mancherlei Auslassungen hin zur Berichterstattung über den DDR-Alltag, wie ihn der Bürger kennt. Die Einweihung einer Sozialstation in Magdeburg wurde vermeldet, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass ihre Fertigstellung 20 Jahre überfällig war. Ein Reporter in Leipzig stellte nachträglich seine Berichterstattung über die Massendemonstrationen vor einer Woche richtig. Und offensichtlich hofft die Redaktion der aktuellen Kamera darauf, dass die Zuschauer Lust auf mehr Informationen dieser Art bekommen. Die Sprecherin: Meine Damen und Herren, bevor wir die Sendung beschließen, möchte ich Sie noch einladen zu unserer neuen Nachrichtensendung, 22 Uhr im zweiten Programm, die AK2. Mit der sich die Dinge ändern, wollte ich nichts versäumen. So wie wir es festgelegt haben, wird es keine feste Tagesordnung geben, aber wir können uns in einer Umgebung treffen, ohne viel öffentlichen Druck von anderen Regierungen. Ich glaube, es wird ein produktives Treffen und ich kann mir kein anderes Land vorstellen, das dagegen Einwände haben wird, weil die Schicksale so vieler anderer Länder davon abhängen, wie die USA und die Sowjetunion vorankommen und wie die Veränderungen in Osteuropa und der Sowjetunion gehandhabt werden. In den amerikanischen Medien herrscht seit Wochen ein Trommelfeuer von Berichten aus Osteuropa, der Sowjetunion und der DDR. Die Wiedervereinigung wird diskutiert, der rapide Wandel in Ungarn und Polen. Die amerikanische Regierung muss sich vorhalten lassen, mit der Entwicklung, die diese Bilder dokumentieren, nicht Schritt zu halten. Zu dieser Kritik Außenminister Baker. Diese Kritik trifft nicht zu. Wir beschäftigen uns mit diesem Thema seit dem 40. Jahrestag der NATO im Mai in Brüssel, wo der Präsident die Autorität des Bündnisses bekräftigt hat. Wir beschäftigen uns damit täglich in unseren Ost-West-Beziehungen. Unsere Reaktion auf die Ereignisse in Polen und Ungarn sind bekannt. Wir möchten, dass der Reformprozess voranschreitet. Wir sind darauf vorbereitet, wirtschaftliche Hilfestellung zu leisten und unsere Beziehungen zu den Ländern zu verbessern, die sich auf politischen Pluralismus und eine offene Gesellschaft vom wirtschaftlichen Standpunkt aus gesehen zubewegen. Wir hoffen einfach, dass Länder wie Ostdeutschland sich für diesen Weg entscheiden, statt zurückzugehen zu dem Ansatz, der bei den kommunistischen Regimen in der Vergangenheit versagt hat, nämlich der Unterdrückung durch Gewalt. Die Außenminister Shevardnadze und Baker hatten eine sichtbare Wende im Verhältnis der Großmächte eingeleitet, als sie sich im Gebirge des Staates Wyoming trafen. Damals, im September, waren offensichtlich die Pflöcke für das Mittelmeertreffen eingeschlagen worden. Zur allgemeinen Überraschung war davon nie ein Wort an die Öffentlichkeit gelangt. Diese Vertraulichkeit sieht Präsident Bush als Voraussetzung für seine Gespräche mit Gorbatschow. Die letzte Begegnung zwischen Gorbatschow und Bush, damals noch Vizepräsident, gab es im Dezember 1988. Das war in New York. Schon sie fand in gutem Geist statt. Jetzt entschied die amerikanische Regierung, dass eine zu lange Pause keiner Seite von Nutzen sei. Gerd Helbig, die zeitliche Synchronisation hat ja perfekt geklappt, Sie haben es gesagt, die inhaltliche klappt noch nicht so ganz. George Bush hat nämlich gesagt, man könnte auch über Wirtschaftshilfe für die Perestroika reden. Gleichzeitig hat Shevardnadze in Moskau gesagt, den Begriff Hilfe für die Perestroika solle man doch tunlichst vermeiden. Ja, das ist in der Tat ein Widerspruch, mit dem die Amerikaner hier zu kämpfen haben und mit dem eigentlich beide Großmächte zu kämpfen haben. Es ist ja in der Tat so, dass dieser Widerspruch zwischen einer angebotenen materiellen Hilfe und der Ablehnung derselben ein Kennzeichen ist, wie delikat im Moment die Politik zwischen diesen beiden Mächten ist. Es ist für die Vereinigten Staaten ganz sicherlich eine fatale Entwicklung, wenn es dazu kommen sollte, dass Gorbatschow scheitern würde. Deshalb würde ich das jetzt mal so sagen. Die Amerikaner sehen als Hilfe, mal abgesehen vom materiellen, in erster Linie eine Aufwertung Gorbatschows auf internationaler Ebene, die ihm dann auch in seinem eigenen Land helfen würde und die ihm sagen wir mal, Leumund der gesamten Welt sehr helfen würde. Darin sehen die Amerikaner jetzt im Moment das, was sie tun können. Aber wenn Sie sagen, die Amerikaner sagen, sie setzten jetzt voll auf Gorbatschow, ist ja doch noch nicht erkennbar, wie sie konkret den Prozess in der Sowjetunion beeinflussen, begleiten wollen, auch in Osteuropa. Ja, der Bush ist das natürlich heute auch gefragt worden und er hat sich etwas zurückhaltend geäußert. Die Amerikaner sind, das haben wir eben von Baker gehört, für wirtschaftliche Hilfe, materiell, durchaus. Aber sie selber wollen in dieser Sache nicht vorpreschen. Sie wollen lieber auf ein Wort aus Moskau warten, auf ein Wort aus Budapest oder Warschau, brauchten sie nicht zu warten, da kamen die Forderungen ja gleich. Und man muss jetzt auch sagen, der Präsident hat ja auch die Hilfe an Polen nach einigen Zögern dann erheblich aufgestockt. Jetzt sind Expertengruppen in Ungarn, Expertengruppen in Polen. Mit der Sowjetunion ist das alles sehr viel schwieriger. Natürlich weiß man hier genau, dass es einen enormen Mangel auf dem Konsumgüterbereich gibt und dass man da helfen könnte. Auf der anderen Seite muss man wieder sagen, den Amerikanern sind die Hände auch gebunden. Das ist hier immerhin eine Privatwirtschaft. Wo man was tun könnte, wäre bei der Meistbegünstigungsklausel und bei der Kredithilfe. Auf der anderen Seite darf man eines nicht vergessen, die Amerikaner selber kämpfen mit einem ungeheuren Haushaltsdefizit. Gerd, wir müssen es damit bewenden lassen. Vielen Dank für heute Abend. Vielen Dank nach Washington. Zum übrigens systemübergreifenden politischen Erfahrungsschatz gehört, dass sich auf Reisen begibt, wer zu Hause Probleme hat. Man macht darüber spekulieren, ob und wie weit das für das Treffen Bush-Gorbatschow zutrifft. Bei Egon Krenz gibt es keinen Zweifel, auch wenn er noch andere Gründe für seinen Moskau-Besuch hat. Auf jeden Fall will er sich mit den Erfahrungen der Sowjetunion bei der Neugestaltung des Landes vertraut machen, das hat er gesagt. Früher hieß es ja in der DDR fast täglich, von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen. In letzter Zeit war das nicht mehr zu hören. Bei der Ankunft in Moskau hat Egon Krenz das Bekenntnis wiederentdeckt, wenngleich in variierter Form. Viele DDR-Bürger werden heute mehr denn je zustimmen. Vor der Grenzreise tagte auch noch einmal das SED-Politbüro und beriet über Personalprobleme. Auch darüber und über anderes wird in den Nachrichten noch die Rede sein. Und darüber und über anderes werden die Generalsekretäre morgen miteinander beraten können. Vor 1,5 Stunden ist Egon Krenz in Moskau gelandet. Von dort berichtet Hanno Schneider. Die DDR im sowjetischen Fernsehen. Über die Vorgänge in dem Land, aus dem Egon Krenz kommt, erfahren die sowjetischen Bürger wenig. In den Nachrichtensendungen vom Wochenende kein einziges Bild von den Demonstrationen und Dialogen. Zuletzt zeigte die Vremja vor einigen Tagen diesen Bericht aus Ost-Berlin, der im Bild Normalität dokumentiert. Der Reporter sagt, zunächst die DDR könne stolz sein auf ihre Errungenschaften. Das Leben habe aber einige Fragen aufgeworfen, die jetzt diskutiert würden. Unter anderem hätten mehrere tausend Menschen über Ungarn das Land verlassen. Dies könne man nicht allein der Verantwortung des Westens zuschreiben. Die Ursachen müssten im eigenen Land gesucht werden. Und die Partei habe damit begonnen, es gebe einen Dialog auf vielen Ebenen. Es gehe um bessere Versorgung, um objektive Berichterstattung, um wirkliche Demokratie, um Reisen ins Ausland und um Umweltprobleme. Der Bauarbeiter Schimpfler sagt, wir diskutieren am Arbeitsplatz die alltäglichen Probleme. Es könnte in den Geschäften etwas mehr geben und wir möchten ins Ausland reisen dürfen, unter anderem in die Bundesrepublik. Die würden alle wieder zurückkommen, aber ansonsten sehe ich keine Probleme. Und der Reporter sagt zum Schluss, in der nächsten Zeit müssen das Volk und die Partei Antworten darauf finden, wie der Sozialismus auf deutschem Boden aussehen soll. Darüber wird auch Egon Krenz mit dem sowjetischen Staatspräsidenten Gorbatschow reden. In einem Interview mit dem sowjetischen Fernsehen sagte er gestern Abend, ich möchte mich vor allem mit den Erfahrungen vertraut machen, die die Sowjetunion bei der Verwirklichung der Beschlüsse des Parteitages und der 19. Parteikonferenz gemacht hat. Das ist für uns sehr wichtig. Ich will aber auch über unsere Erfahrungen berichten und darüber, welche Pläne wir haben. Also, ich komme mit großen Erwartungen. Und dann wünscht Egon Krenz allen sowjetischen Zuschauern in russischer Sprache Erfolg und beste Gesundheit. Sibirische Gesundheit, wie es bei uns heißt, sagt er. Und er wünscht Erfolg bei der Festigung des Sozialismus und des Friedens. Sprachprobleme hat Krenz mit Gorbatschow sicherlich nicht. Vor gut 1,5 Stunden ist er dann zurückgekehrt, an den Ort, wo er das Einmaleins der Partei einst lernte, jetzt als Staatschef der DDR. Der erste Auslandsbesuch des neuen Generalsekretärs aus Ost-Berlin. Und wie er sich geziemt, kommt er in Moskau planmäßig an. Genosse Krenz im Reich von Glasnost und Perestroika. Wir haben immer ein sehr enges, kameradschaftliches Verhältnis unter den Sowjetunion gehabt. Die Losung, auf die Sie ansprechen, von der Sowjetunion lernen heißt Siegenladen, hatte ihren historischen Platz und hat heute neuen Sinn bekommen. Wir lernen, wie unsere sowjetischen Freunde die Umgestaltung meistern, und wir lernen auch davon, was umgestaltet wird. Und in diesem Sinne, glaube ich, werden wir sehr interessante Gespräche. Beim Lernprozess war es eben ein bisschen laut. Jeder wird das auf seine Weise wollen und jeder braucht auch auf seine Weise den Sieg. Während Krenz in Moskau den Umbau der Sowjetunion studieren und über den verspäteten Umbau der DDR diskutieren will, findet die DDR-Variante von Glasnost schon schrittweise statt. Zur Offenheit gehört auch die Möglichkeit, DDR-Bürger zu fragen, auch als Westjournalist, was sie vom politischen Möbelrücken, vor allem im Fernsehen, halten. Werner Brussau konnte das heute tun. Am S-Bahnhof Schönhauser Allee im Bezirk Prenzlauer Berg ist Berlin vielleicht am ursprünglichsten. Hier fragten wir Vorüberkommende, ob sie sich von den Medien, insbesondere von der aktuellen Kamera des DDR-Fernsehens, jetzt besser informiert fühlen. Am Anfang Bauarbeiter. Und haben Sie sich denn auch schon befasst mit dem neuen Fernsehprogramm DDR, die neue AK? Gefällt Ihnen das jetzt besser? Ja, es ist kürzer geworden, das ist, und informativer, nehme ich an. Aber besitzen noch keine Daten zu sehen, nur Geräte. Wenn sie nicht ändern, dann nutzt das Gerät auch nicht. Im Betrieb wird ja auch ziemlich oft darüber auch diskutiert und so. Überhaupt über die allgemeine Lage und so. Und doch, das kommt auch wahrscheinlich auch hier bei der Bevölkerung aus Südrhein-Dürren. Da hat sich ein bisschen was geändert jetzt. Klar mal, ist ein bisschen interessanter geworden, muss ich sagen. Aber so meine Einstellung ist das immer noch nicht wahr. Ich bin der Meinung, vieles muss sich hier noch ändern. Vor allen Dingen Reisefreundlichkeit müsste ja kommen. Ne? Möchte halt andere Berlin auch mal sehen. Hier fühle ich mich nicht wohl. Ja, wollen wir mal sagen, jetzt wird etwas mehr gesagt dazu, zu allen Problemen. Aber im Grunde genommen, gestern die neue Sendung hier, AK2, das Schema war das gleiche wie immer. Es wurde knapp über Leipzig was gesagt dazu, aber so der Kommentar und alles kam mir vor, als ob der Schnitzler im Hintergrund gesessen hat und praktisch das managt. Jetzt kann er ja nicht mehr offiziell seine komische Sendung an Mann bringen. Da macht das vielleicht auf die Art und Weise. Das Ganze jetzt mit Dialog und alles, das kommt mir nur so vor, als ob die uns einschläfern wollen. Jeder DDR-Bürger kann mal schimpfen und danach geht es zur Tagesordnung wieder über. Die Medien jetzt, jetzt gucken wir viel öfter Ostfernsehen hier, die aktuelle Kamera und alle. Mein Mann sitzt bis in der Nacht und guckt, ja, doch. Es gibt keine Tabus mehr, das ist doch sehr schön. Die aktuelle Kamera wird wieder gesehen. Früher habe ich eben nur die Nachrichten von Ihnen gesehen. Und jetzt geht es mir so, dass wenn ich mir jetzt die Tagesschau oder Heute-Journal ansehe, da sehe ich nur Sachen aus den aktuellen Kameras, die übernommen wurden. Ne? Naja, so richtig noch nicht. Fehlt noch was. Was fehlt denn noch? Na, das Gefühl, dass man nicht nur hingehalten und vertröstet wird. Zufallsgespräche heute Nachmittag in Ost-Berlin. Sicher nicht repräsentativ, aber vielleicht typisch für ein optimistisches, kritisches und skeptisches Ost-Berliner Publikum. Ja, und ziemlich entspannt. Dem Echo auf die aktuelle Kamera folgt unser aktueller Blick auf die Nachrichten. Ulrike Grunewald sagt Ihnen, was wir vorhin schon angekündigt haben, die personellen Veränderungen in Ost-Berlin. Harry Tisch, Chef des DDR-Gewerkschaftsbundes, ist jetzt doch zum Rücktritt entschlossen. Das meldet die Nachrichtenagentur ADN. Tisch hatte gestern vor dem FDGB-Bundesvorstand noch die Vertrauensfrage gestellt. Die Sitzung war aber ohne Ergebnis abgebrochen worden. An der Amtsführung Tischs hatte es heftige Kritik gegeben. Seinen Rücktritt will er am kommenden Donnerstag offiziell erklären. Auch Margot Honecker, die Frau des ehemaligen DDR-Staats- und Parteichefs, hat ihr Amt als Volksbildungsministerin aufgegeben. Das berichtet die Bild-Zeitung und beruft sich dabei auf gut unterrichtete Kreise. Offiziell wurde der Rücktritt von Frau Honecker noch nicht gemeldet. Die DDR-Bürgerinitiative Neues Forum hat nun doch Aussichten, als Organisation zugelassen zu werden. Bisher war das vom DDR-Innenministerium abgelehnt worden. Ein Einspruch des neuen Forums gegen diesen Beschluss werde jetzt geprüft, meldet ADN. Der SPD-Parteirat will einen umfassenden deutsch-deutschen Dialog. In einer Entschließung zur Deutschlandpolitik verlangen die Sozialdemokraten, dass freie Entscheidungen der DDR-Bürger über ihre Zukunft respektiert werden müssen. Der Parteirat forderte die Führung in Ost-Berlin auf, Informations-, Meinungs- und Reisefreiheit zu verwirklichen. Otto Schily wechselt die Partei. Der Bundestagsabgeordnete der Grünen will sein Mandat niederlegen und in die SPD eintreten. Das bestätigte eine Sprecherin der Grünen. Schily will sich zu den Gründen seiner Entscheidung in einer Pressekonferenz am Donnerstag äußern. Bundeskanzler Kohl hält an seiner Absicht fest, während seines Polenbesuchs das Kloster auf dem Annaberg zu besuchen. Die polnische Regierung machte inzwischen deutlich, dass sie damit nicht einverstanden ist. Kohl und der polnische Ministerpräsident Mazowiecki konnten den Streit auch in einem Telefonat nicht beilegen. Auf dem Annaberg hatte es in den 20er Jahren blutige Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und Polen gegeben. Mitglied des Politbüros Böhme und weitere Funktionäre standen den Bürgern Rede und Antwort. Wichtigstes Anliegen der Bevölkerung war eine größere Rechtssicherheit. Die Zahl der DDR-Bürger, die in der Botschaft der Bundesrepublik in Prag Zuflucht suchen, ist auf rund 1300 gestiegen. Eine Rücktrittswelle hat in Ostberlin und der Provinz Spitzenfunktionäre und Mandatsträger der alten Garde erfasst und nicht nur bei der SPD. SED. Womit freilich immer noch nicht gesagt ist, dass dies auch eine grundlegende Änderung in der politischen Richtung bedeutet. Zwar gibt es auch dafür Anzeichen, neue Reisebestimmungen, Untersuchungen über Polizeibrutalitäten, neue Gesetze, doch dies sind bislang lediglich Ankündigungen und Forderungen. Viele Menschen in der DDR scheinen dem Ganzen noch nicht zu trauen, immer noch nicht. Dies zeigt die wieder sprunghaft gestiegene Zahl derjenigen, die über bundesdeutsche Botschaften, vor allem in Prag, die Ausreise erreichen wollen. Pern fasst die Geschehnisse des Tages zusammen. Das Funktionärskarussell in der DDR hat heute Fahrt aufgenommen. Vertreter der Ära Honecker müssen ihre Schreibtische räumen, weil sie als Repräsentanten des Wandels nicht glaubwürdig sind. Gleich im Dutzend zogen sie die Konsequenzen. Den Reigen derer, die heute in Rente gingen, eröffnete Harry Tisch, 14 Jahre lang Vorsitzender des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes. Ich habe mich entschieden, von meiner Funktion als Vorsitzender des Bundesvorstandes des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes zurückzutreten. Die gegenwärtige Situation gebietet es, auch in der Gewerkschaftsarbeit eine grundlegende Wende zu vollziehen. Nach Rücktrittsforderungen aus den Reihen des FDGB und aus den Einzelgewerkschaften sowie nach dem massiven Mitgliederschwund der letzten Tage war für ihn kein Platz mehr an der Spitze der größten DDR-Massenorganisation. Galt er doch als Gewerkschafter, der seine Organisation immer nur als verlängerten Arm der SED betrachtete. Folgerichtig versprach seine Nachfolgerin, die 55-jährige gelernte Mechanikerin Annelies Kimmel, für eine größere Unabhängigkeit des FDGB zu sorgen. Der Schutz der Interessen unserer Mitglieder muss uns oberstes Gebot sein. Das erfordert die Eigenständigkeit der Gewerkschaften vom Betrieb bis zum Bundesvorstand wirksamer als bisher wahrzunehmen. Klar und deutlich sprach sich die bisherige Gewerkschaftschefin des Bezirks Berlin für die Einheit der Arbeiterklasse aus. Einig müssten wir uns darüber sein, dass die Einheit der Gewerkschaften erhalten bleiben muss. Das ist nicht zuletzt auch eine Lehre, die wir aus der Geschichte der Arbeiterbewegung gezogen haben. Dafür wurden zu viele Opfer gebracht, die nicht umsonst gewesen sein dürfen. Gerichtet war das gegen die bisher nicht zugelassene Gewerkschaft Reform, die der neuen FDGB-Chefin im Nacken sitzt. Ein mögliches Anwachsen dieser unabhängigen Gewerkschaft würde Annelies Kimmels ohnehin schwieriges Unterfangen, das Vertrauen der Basis zu gewinnen, nicht gerade erleichtern. Am Abend dann meldete die Nachrichtenagentur ADN den Rücktritt von Margot Honecker, Ehefrau des ehemaligen Staats- und Parteichefs und Volksbildungsministerin seit 1963. Ministerin Honecker zeichnet verantwortlich für ein Schul- und Erziehungssystem, das die Jugend in erster Linie auf SED-Kurs trimmen sollte. Das Erziehungswesen war in den letzten Tagen ins Kreuzfeuer der Kritik geraten, weil es als eine wesentliche Ursache für die Massenflucht vor allem junger Menschen angesehen wird. Die Hauptnachrichtensendung Aktuelle Kamera berichtete dann über die Ablösung der Chefs zweier Blockparteien. Der Vorsitzende der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands, Professor Dr. Heinrich Hohmann, ist zurückgetreten. Seine Entscheidung resultiere aus der Situation in der Partei und habe auch gesundheitliche Gründe. Ebenfalls zurückgetreten ist der Vorsitzende der CDU, Gerald Götting. In einer Erklärung an das Präsidium des Hauptvorstandes seiner Partei heißt es, er entspreche damit den Wünschen von Mitgliedern und hoffe, mit diesem Schritt zur erneuten Vertrauensbildung in der CDU beizutragen. Im Dezember wollen zudem das Präsidium und das Sekretariat der CDU die Vertrauensfrage stellen. Diese Rücktritte können als Anzeichen dafür gelten, dass die sogenannte Nationale Front, gebildet von der SED, der Nationaldemokratischen Partei, der CDU, der Liberaldemokratischen Partei LDPD und der Bauernpartei, auseinanderbröckelt. Hohmann und Göttingen wurde nicht zugetraut, eine eigenständigere Politik gegenüber der SED zu vertreten. Anders der Vorsitzende der LDPD, Manfred Gerlach. Er setzte, so scheint's, früh genug auf die Karte Reform. Erst heute forderte seine Partei den Rücktritt der gesamten Regierung und schlug ihren Vorsitzenden als Präsident der Volkskammer vor. Neue Gesichter auch innerhalb der SED, die Chefs der Parteibezirke Gera und Suhl, Herbert Ziegenhahn und Hans Albrecht, wurden abgelöst. Weniger bedeutsam als die Rücktritte von Gewerkschafts-, Partei- und Regierungsvertretern sind wohl die des Präsidenten vom DDR-Architektenbund und des kompletten Präsidiums des Komponistenverbandes. Aber auch sie zeigen, wie gründlich in der Ära Honecker Posten mit linientreuen Personen besetzt wurden, die in einer Zeit, in der Reformen gefordert werden, nicht mehr das Vertrauen der Bürger und Bürgerinnen genießen. Unter einem glücklichen Stern stehen die Reisevorbereitungen des Bundeskanzlers für seinen Polenbesuch wahrlich nicht. Ein Jahr ist seit den ersten Gesprächen über die Reise vergangen. Der symbolträchtige Termin zum 50. Jahrestag des Überfalls auf Polen blieb ungenutzt für die Aussöhnung. Und kaum stand der Zeitpunkt für die verschobene Reise endlich fest, da tauchte als neuerliche Schwierigkeit der Schatten des Annabergs auf, dem Schauplatz heftiger Kämpfe 1921 nach der Abstimmung über die staatliche Zugehörigkeit Oberschlesiens. Der Kurswechsel in der sowjetischen Außenpolitik, der jetzt so spektakulär sichtbar wird, wurde schon im letzten Jahr von der KPdSU abgesegnet. Nunmehr gilt, was Michail Gorbatschow damals im November 86 auf dem Gipfel der Warschauer Paktstaaten verkündete. Die Prinzipien der Beziehungen zu den sozialistischen Ländern lauten: Selbstständigkeit, volle Souveränität, Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten und Verantwortung jeder Partei für den Sozialismus in ihrem Lande. Die sogenannte Brezhnev-Doktrin der eingeschränkten Souveränität hat abgedankt. Stattdessen wird scherzhaft von der Sinatra-Doktrin gesprochen, nach der für jeden gilt, to do it my way, jeder nach seiner Art. Den Austritt aus dem Warschauer Pakt freizustellen oder keine Einwände gegen eine Mitgliedschaft Finnlands in der Europäischen Gemeinschaft zu haben, stellt in der Tat eine bemerkenswerte Entwicklung dar. Doch die Betonung des eigenen Weges bedeutet nicht, dass Moskau der Entwicklung gleichgültig gegenübersteht. Das betrifft auch die Teilung Europas und insbesondere die Teilung Deutschlands. Der zumindest als Mitkonzeptionator der neuen sowjetischen Außenpolitik geltende Wjatscheslaw Dadzichew, Leiter der Abteilung Außenpolitik an der Moskauer Akademie der Wissenschaften, dem ein kurzer Draht zu Gorbatschow nachgesagt wird, äußerte sich dieser Tage gegenüber der Wochenzeitung Ostpreußenblatt. Europa wird sich in den Kontinent der Vaterländer verwandeln, was de Gaulle vorhergesagt hat. Selbstständige, unabhängige Staaten, die verbunden sind durch die gemeinsamen Interessen der Schaffung, der friedlichen Ordnung, des Fortschritts, des Wohlstands, der Freiheit, der Gerechtigkeit. Soweit Dadzichew. Eine schöne Vision, wenn es auch bis dahin noch einen langen Weg zu gehen gilt. Allerdings hat Dadzichew schon einmal fast prophetische Gaben bewiesen. Damals, im Juni 88, ging es um das Europäische Haus und die beiden deutschen Staaten. Wenn zum Beispiel die Bürger der DDR sagen würden, also wenn wir in diesem gemeinsamen Haus leben, wir würden lieber in der Wohnung der Bundesrepublik leben als in der Wohnung der DDR. Ja, jedes sozialistische Land muss ständig sein wirtschaftliches und politisches System vervollkommnen und es effizient machen. Sonst wird dieses Land im Wettbewerb mit den kapitalistischen Ländern verlieren, das ist klar. Würden Sie eine solche Niederlage zulassen? Ich meine, dass die DDR-Führung und